Kundgabe 5123. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.5.1951. Entfernung von Gott. Unseliger Zustand. Keine Trennung. Ihr könnet euch wohl wider mich auflehnen, doch trennen könnet ihr euch nicht von mir, denn ihr seid mein Anteil, das nimmermehr verloren gehen kann. Ihr aber empfindet die Entfernung von mir als Trennung und glaubet daher, euch von mir lösen zu können. Doch die Ketten, die uns verbinden, sind unzerreißbar, nur eben länger oder kürzer, aber sie halten uns unweigerlich zusammen. Jeglicher Widerstand vergrößert die Entfernung von mir. Jegliches Liebeswerk aber ist Annäherung und führt uns zusammen. Entfernet ihr euch nun von mir durch Widerstand gegen mich, dann schaltet sich mein Gegner ein und stellt sich zwischen euch und mich. Dadurch erkennet ihr mich nicht mehr und ihr seid ihm zu Willen. Denn er locket euch mit dem, was ihr selbst begehrt, mit irdischen Gütern, die mein Bild stets mehr und mehr verblassen lassen. Dennoch gehöret ihr mir und bleibt in meinem Besitz, denn ich gebe mein Anrecht auf euch nicht auf. Mein Gegner aber und ihr selbst glaubet, meiner Herrschaft entrinnen zu können. Doch ihr werdet euch dann nur stets mehr und mehr von mir entfernen und in einem unglückseligen Zustand euch befinden. Denn die Entfernung von mir bedeutet völlige Kraft und Lichtlosigkeit. Sie bedeutet den Tod der Seele. Sie bedeutet einen Zustand der Finsternis, der auch immer ein Zustand der Unseligkeit bleiben wird. Ihr aber kennet nicht den Zustand der Seligkeit. Und darum strebet ihr ihn nicht an, sondern begnüget euch mit dem irdischen Glück, das euch mein Gegner bereitet, je mehr ihr euch von mir abwendet. Ihr kennet nicht das wahre Leben, das Leben des Geistes, das euch Licht und Kraft gibt im Übermaß. Ihr kennet nicht die göttlichen Fähigkeiten, die ihr selbst besitzen könnet, so ihr wieder im Verband stehet mit mir. Ich aber liebe euch seit Anbeginn, und meine Liebe zu euch verringert sich nicht. Sie will geben und beglücken, euch also auch in das Erkennen führen, was ihr waret, was ihr seid und wieder werden sollet, um ewig selig zu sein. Doch ob ihr euch belehren lasset von mir, das steht euch frei, denn ich zwinge kein Wesen, aus meiner Hand entgegenzunehmen, was es unsagbar selig macht. Es kann sich frei entscheiden, ob es mir angehören oder dem Einfluss meines Gegners erliegen will. Da aber meine Liebe zu euch, meinen Geschöpfen, ewig nicht aufhöret, werde ich auch ewig um eure Liebe werben. Und ich werde alles tun, was euch zur Glückseligkeit verhelfen kann. Ich werde mich euch immer wieder nähern und euch meine Liebe spüren lassen, bis sie euch einmal wohltätig berührt und ihr euch mir zuwendet, um stets mehr und mehr Liebe empfangen zu können, bis auch ihr Liebe zu mir empfindet und ihr euch im freien Willen meinem Gegner entwindet und mir zustrebt. Dann wird meine und eure Seligkeit unbegrenzt sein. Dann wird keine Entfernung mehr zwischen uns sein. Dann wird das Band der Liebe uns fest zusammenschließen und ewig wird es keine Trennung mehr geben. Denn was einmal zu mir gefunden hat im freien Willen, das gebe ich ewig nicht mehr her. Ich lasse es nicht mehr fallen. Und der Gegner hat jegliche Macht verloren. Es ist und bleibt mein bis in alle Ewigkeit. Amen.